das Ruhr und Scharnier, den man dem Land selbst implantiert. Die Straße voll von Kriminellen, die sich gegen die Ordnung stellen. Anzugreifen, zu verletzen. Auch die Bürger ängstlich schweigen, die selbst in unsere Richtung neigen.